Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri IV. Hörspielserie nach den Romanen von Heinrich Mann. Folge 9. Der Todessprung. Hörspielbearbeitung Wolfgang Beck. Es spielten Henri Peter Reusse, Elisabeth von England, Lotte Löbinger, Mornay Dieter Wien, Agrippa d'Aubigny, Heinz Behrens, Dubartas, Hilmar Baumann, Chico, Klaus-Peter Plesso. Ferner wirkten mit Friedrich Richter, Peter Brang, Gisela Morgen, Lothar Schellhorn, Horst Weinheimer und viele andere. Der Erzähler war Gary Wolf. Musik Thilo Müller-Medeck. Regieassistenz Hannelore Solter. Regie Fritz Göhler. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1971. In der 10. Folge der Hörspielserie gelingt es dem König, endlich seine Hauptstadt in Besitz zu nehmen.